some Dark Phantom puns. Herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind's wieder, alle die Sande und oh nee, Esra Wasche. Oh. Du sahst schon wieder so aus, als wenn du schon wieder so ein Kinderkram-Begrüßung machen würdest. Aber es ging ja gerade noch. Ich habe schon wieder den totalen Schreck gehabt. Oh, nein, ich habe gedacht, ich mach mal. Demnächst hast du noch so eine Rassel in der Hand. Das dauert nicht mal lange, ne? Habe ich eine da? Nee, lass. Alles gut. Keine da. Ja. Gott sei Dank. Du bist aber heute echt leise. Oder ich bin zu laut, das kann ja wieder aus sein. Ich mach mich mal leiser. Wieso bin ich denn leise? Ich habe gesagt, vielleicht bin ich auch zu laut. Kann auch sein. Musst du mich lauter machen? Muss ich noch lauter? Ja, mal gucken. Wieso, weiß ich nicht. Ja, du bist ja hier der Tontechniker, du kannst das dann hinterher alles schön gleich laut machen. Weißt ja, wie es ist, ne? Ja, das sowieso, das mach ich ja immer. Alles gut. Machst ja immer, ja. Ja. Ja. Nicht immer. Aber immer öfter. Nicht immer beim ersten Mal, ja. Ich arbeite dran. Genau. So. Irgendwann kriege ich das mit der Lautstärke auch hin. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann kriege ich es hin. Ja. Mhm. So, jetzt ist ganz kurz, nachdem wir den letzten Abschaltimpuls veröffentlicht haben, den 22er, was ja auch ein bisschen schief ging, ne? Pesra, was war da los? Das war ein kleines Fauxpas meinerseits, weil ich überraschend... Klein. Ich war überraschend nicht da, beziehungsweise ich war da, wo ich hätte sein sollen, aber mein Laptop nicht... Ich hatte meinen Laptop nicht dabei, ich war bei meinen Schwiegereltern, hatte meinen Laptop nicht dabei und selbst wenn ich ihn dabei gehabt hätte, ist das mit der Datenverbindung immer so eine Sache. Weil, ne, wir wissen ja, so mit Internet aus der Luft und so, macht keinen Spaß. Nee, das ist richtig. Und dann rief Elli mich an, nee, Quatsch, du hast mir eine SMS geschickt. So, hier war's eigentlich los. Und ich nur so, fuck. Ja. Ja, und dann gab es ein größeres Hin und Her, dann weil ich kratzte noch... Dann kratzte er an der Tür, so nach dem Motto, Elli, kannst du das hochladen? Und ich gesagt, ja, mache ich, gib mal eben kurz Zugang und Passwort. Tja, ihr Lieben. Das habe ich dann auch gemacht, nur leider war es die falschen. Ja, das kommt davon. Und dann die gleiche Diskussion, die mein Mann auch hat. Hast du das versucht? Hast du das so versucht? Hast du das gemacht? Ja. Wenn ich schon am Anfang sage, ich habe alle möglichen Kombinationen versucht, dann muss man hinterher bei mir nicht nochmal explizit jede Kombination abfragen. Aber Männer schon. Also ich verallgemeine das jetzt mal. Fesra macht das, mein Mann macht das. Also Männer schon. Oh, nerv. Ja, weil wir das von uns selber wissen. Und dann habe ich gesagt, dann geh mal in dich und dann überleg dir mal, was das richtige Passwort ist. Kannst dich ja mal melden, wir gehen jetzt shoppen. Ja, dann waren wir weg. Ja. Und dann habe ich das auch in mühsamer Kleinarbeit, habe ich das rausgefunden. Und habt ihr das dann auch geschrieben? Ja, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Hochgeladen. Und dann habe ich es veröffentlicht. Als wir wieder zu Hause waren. Und alles gut. Ja, Stunden später war dann alles gut. Ja. Wir waren voll im Zeitplan. Wir waren am Samstag, ist das Ding rausgegangen. Doch nicht für den armen kleinen Fellow. Ja, du. Denk doch mal an unsere User in Australien. Aber im Januar ist vorbei, da ist Fellow wieder da. Genau, dann ist alles gut. Dann kann ich den veröffentlichen, wann immer ich möchte. Das kann ich sowieso. Das ist ja reiner Kundenservice sozusagen. Ja. Das ist ja nichts, worauf man ein Recht hat. Das ist ja nur von uns für ihn. Oh Gott. Also ihr Lieben, mit anderen Worten, macht euch keine Hoffnung. Genau. Macht euch keine Hoffnung, dass das jemals so wird. Genau. Weil ja, Fesra macht immer so will. So, und jetzt ist natürlich gerade quasi erst der 22. veröffentlicht worden mit der Musik, mit euren Wünschen. Aber wir haben schon den ersten detaillierten, langen, hammergeilen Feedback bekommen. Genau. Echt hammergeil vom Kikuta. Okay, gut, ich habe mir das alles angehört. Mein Mann, der hat mich irgendwann, das war beim Frühstück, der hat mich irgendwann angeguckt und meinte, was hörst du denn da? Das ist gar nicht seine Musik, meine auch nicht. Aber ich habe schwer gelacht, muss ich schon sagen. Und danke, danke, dass du dieses eine Bio rausgesucht hast mit Guild Wars. Da konnte man die Musik ja noch abstellen. Aber Kikuta, das hast du denn schon gemerkt, dass wir beide unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Ja, so Kikuta hat gleich rausgefunden, dass er jetzt weiß, wie alt ich bin. Ja, tierisch. Hast du dich verraten wieder, ne? So. Der war ja nicht schwer. Ich meine, wer rechnen kann, ne? Kann auch nicht jeder. Aber ich muss sagen, so ich hab's ja nur überflogen, muss ich ja ehrlich mal gestehen, bisher. Ich werde mir das heute Abend dann nochmal in Ruhe anschauen. Aber was ich so gelesen habe, Within Temptation, ist sehr, sehr geil, finde ich. Ich weiß, das ist überhaupt nicht dein Musikgeschmack, aber ich finde das deswegen total genial. Deswegen nochmal ein Tipp an Kikuta von mir. Bullet for My Valentine. Ist auch ein bisschen Kommerz, aber ist ziemlich geil, finde ich. Und da könnt ihr euch dann ja in dem entsprechenden Thread im War Tower Forum austauschen. Ich habe ja heute Morgen auch schon wieder was dazu geschrieben, aber da musste ich aufholen, weil dann mussten wir weg. Und jetzt habe ich keine Zeit, jetzt nehme ich einen Abschaltimpuls auf, sorry. Ich wollte heute Abend ja eigentlich noch was dazu schreiben, aber ging nicht mehr. Ja, aber keine Doppelposts, ne? Kommt der böse Moderator und dann ist... Soll doch kommen. Du meinst was, Connections oder was? Ich habe voll Connections, doch. Ich kenne den User Nummer 1. Ja gut, den kenne ich auch. Aber du weißt ja, der hält sich aus Moderationssachen raus, weil er da gar keine Kompetenz hat. Aber du würdest mich denn, weiß nicht, was würdest du mir denn geben dann? Verwarnen? Nee. Ich? So schnell gar nicht mal, ne? Nö. Mit Doppelpost? Ich würde die Beiträge einfach zusammenfassen und sagen, hier, editieren kann man auch. Ja, Ich bin. Jetzt habe ich aber echt Angst. Ja, warte mal ab, du. Das kann ich. Ich habe ja auch Moderationsrechte. Ja, du kannst aber einem anderen Moderator keine Punkte geben. Immer noch nicht. Naja, gut, aber ich sag mal, das würde ich vielleicht auch noch hinkriegen. Nee. Mit Connections? Nee. Doch, das weißt du ja gar nicht. Was weiß ich nicht. Ob du mir Punkte geben lassen kannst? Ja, genau. Nö. Ja, theoretisch ja, praktisch nein. Also, du hoffst es, dass ich es nicht tue. Genau. Ich kann nur deine Lieblingskollegin noch mal ein bisschen auf dich anstacheln und dann läuft das schon. Ja, mach doch. Das ist jetzt geil. Ah, schön. Ich muss da gar nichts machen. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht das Thema, Leute. Also nochmal zurück zu Kikuta. Bombenfeedback. So möchten wir das haben, Leute. Ja, sehr, sehr geil. Ihr Fellow und Mentos, ne? Die brauchen auch nochmal, müssen auch nochmal hier mit ihren Peinlichkeiten um die Ecke kommen. Aber man kann auch ruhig die Videos selber embedden. Also nicht nur den komischen Link da rein, sondern ein richtig schönes Video reinpinnen. Gut, man muss nicht unbedingt 40 dann unbedingt reinschreiben, aber wenn man so ein, zwei Videos hat, die kann man direkt rein embedden, dass man die direkt abspielen In dem Post lesen kann, ja. Sehen kann, okay. Wer ziemlich. Was ich aber so geil finde, das ist bei dir ja auch, du hast ja auch angefangen mit wann, wenn ich mal richtig nachgerechnet habe, mit 8 aktiv Musik zu hören. Ja. Mit 8. Ja. Kann ich ja gar nicht glauben. Doch. Ich kann dir sogar sagen, was meine erste Schallplatte war, die ich mir gekauft habe, selber. Das weiß ich auch. Meine erste Schallplatte war Bambi. Ja, ich rede von Musik. Nicht von Bambi. Ja, also, und Bambi fand ich ganz schrecklich. Ich hatte Pumuckl-Schallplatten, ja super. Bambi hatte ich nicht. Ich hatte Tom und Jerry-Schallplatten. Kennst du noch Tom und Jerry? Tom und Jerry? Ja, Katz und Maus, ganz toll. Ja, klar, die liefen ja damals rauf und runter im Fernsehen. Genau. Sehr, sehr geil. Das läuft, glaube ich, samstags auf Kabel 1 oder so. Ja? Ja, ich glaube schon. Kriege ich ja immer nicht so mit. Ja. Ja, wenn ich Zeit habe, dann stehe ich auf dem Golfplatz. Jetzt geht's gerade nicht, weil alles steht unter Wasser da. Ja, das Wetter heute war eklig übrigens. Muss ich jetzt mal so sagen. Jo. Regenradar, ne? Schönes App fürs iPhone, hast du ja auch. Oder? Was? Regenradar? Mhm. Ja, okay, aber... Wozu braucht man das, wenn man nicht Golf spielt? Gar nicht. Ja, eben. Also es ist schön zu wissen, wo damit du weißt, ob du deinen Schirm mitnehmen musst oder nicht. Ja, aber ich finde das ein bisschen... Also reicht mir das normale Wetter-App? Jo, oder du machst... Nö. Oder du machst... Oder holst dir Weather Pro? Nö, ja. Nö, nö. Kostet ja Geld. Wobei das noch das geringste Problem ist. Der Blick eben. Ja, wer hat, der kann, mein Lieber. Ist immer so. Du, wir waren letztens bei Doom. Den haben wir voll in die Fresse gehauen. Das war jetzt mal schnell Wechsel des Themas, aber ich wollte jetzt mal zu Guild Wars kommen. Ich hätte, ja, komm, ja. Komm mal. Oh, scheiße. Die ist von deiner Frau, ne? Ja. Ist die schrecklich. Oh, Leute. Es gibt Schlimmere. Ich habe Schlimmere in diesem Haushalt, glaub mir. Es geht um eine Tasse übrigens. Ich habe Schlimmere in diesem Haushalt. Leute, das ist auf lila Hintergrund, alleine schon der lila Hintergrund ist total verboten, ein Schaf. Das ist Flieder und nicht Herzen lila. Herzen drauf. Lieder gehört in die Farbe Lieder. Mit Herzen drauf. Ein Schaf mit Herzen drauf. Und da steht dann I love was? You? I love you. Ach du Schande. Kennst du es nicht? Diablo. Der macht eine Schafe. Mach noch meh, ma und you. Gibt Schafe, die you machen. Und deswegen steht da you. Nee, da. Deswegen ist da drin Kirschglühwein mit Amaretto, damit ich die Tasse vergesse. Ja, ich habe keine. Das ich sind solche keine... Sachen, die können auch runterfallen. Das macht dann nichts. Du, da habe ich noch keine Ahnung, wie viele von. Ja, da muss man gucken, ob du irgendwie einen Polterabend hast. Ich habe jetzt so tolles Geschirr. Wir kommen vom Thema ab, aber ich habe so tolles Geschirr gesehen. Schön weiß und ja, toll. Will ich kaufen. Schön weiß und das und macht mich gerade so ein bisschen nervös. So eckig, ja. Schön, weißt du? Von? Hä? Von? Ja. Genau. Ach, geil, Männer. Von. Es gefällt mir. Es ist schön. Es ist alles gut. Ja, kaufen. Ja. Kaufen. Das ist ein Darf ich jetzt trinken? Ich trink mal. Nee. Red mal weiter, ich trinke. Kannst du mal anders trinken, damit ich mir diese widerliche Tasse nicht angucken muss, weil die geht gar nicht. Ja, komm, red mal weiter. Ich organisiere gerade mal was. Ihr Lieben, aber das ist echt so. Das ist, diese Tasse ist eine Beleidigung fürs Auge. Ja, aber wir waren bei Doom eigentlich ursprünglich stehen geblieben, ne? Suchst du da eine Tasse bei deinen Ordnern? Unten drunter. Unten drunter. Da war mal Geschirr. Da war mal Geschirr. Aber jetzt ist da kein Geschirr mehr. Ich weiß auch nicht warum. Ja, vielleicht, weil jemand aufgeräumt hat. Vielleicht du selber. Stimmt. Wir kommen nie zu Doom auf diese Weise. Was? Wir waren da mit meiner geliebten Allianz bei Doom. Genau. Es lief Bombe, muss man sagen. Richtig. Richtig? Gut. Fand ich ganz lieb von dir übrigens nochmal. Dankeschön nochmal. Ja, bitte. Gern geschehen. Und lief also völlig reibungslos. In einem Balance-Team haben wir im Gegensatz zu anderen Leuten keine aufs Maul gekriegt, sondern wir haben den Doom wieder schön in sein Gefängnis weggesperrt. So, dazu möchte ich ein paar Sachen sagen. Ja. Erstens, war geil. Zweitens, war langweilig zum Teil. Also wir waren im Normalmode, wir hatten Concerts dabei, war alles wunderbar. Die vier Reiter, wo wir alle irgendwie so Panik davor geschoben haben, liefen ja sowas von lächerlich einfach ab, wo ich dann im Endeffekt da saß und dachte so, okay, warum ist hier jetzt gerade so ein Aufriss gemacht worden? Ich habe mich an die Reiter erinnert, ich weiß, dass sie nicht sehr einfach sind. Sind aber wirklich super, super gelaufen. Was ist das? Wasser in einem ganz normalen Wasserglas. Ah, okay. Ich hab's nicht, weil du die Hand so komisch gehalten hast. Ja, ich habe die Hand deswegen so komisch gehalten, damit ich nicht gegen das Mikro haue. Ach so, okay. Mhm. Wo war ich? Ja, genau. War super. Und Doom? Ja, Doom. Der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Der hat mich genervt, wenn er war. Der Idiot kam ja auch immer zu mir. Also, unglaublich. Der hat dich platt gehauen. Alle anderen hat er. Mich hatte zum Beispiel nicht ein einziges Mal angegriffen. Ja, Dion ja auch nicht. Nö. Dion sagt ja auch, ja, gut, okay, ich stehe hier rum gut. Und stehe so, direkt neben dran. Leute, Doom ist ja irgendwie scheinbar derwisch verkappter. Hat der eine geile Rüstung an oder was? Richtig gut. Bitte? Was? Die Rüstung, die Doom anhat, die sieht mal richtig gut aus. Ja, die sieht hammermäßig, habe ich ja gesagt, die will ich. Für meinen Derwisch. Ja. Sieht sehr als cool Derwisch, aus. Genau. Das ist ein verkappter Derwisch, genau. Was ist da eigentlich los mit dem Doom? Verschwörung, ja? Ja, sind wir ja so mehr oder minder beim Thema. Ganz genau. Sagen. Weil es ist ja der Abschallimpuls 23. Ja, ganz, ganz böse. Und wir haben gedacht, wir machen hier mal so ein paar Geheimnisse, Verschwörungen. Wir klären mal auf. Nee. Wir lassen im Dunkeln. Das ist ja der Witz, ja. Verschwörungstheoretiker klären nicht auf, sondern klären nur auf, dass es eine Verschwörung gibt. Ach so. Das heißt, wir machen nur Panik. Bis jetzt gesehen hat. Ja. Wir machen nur Panik. Das ist jetzt voll gegen die Anstandsregel. Strohhalm, das passt zu der Tasse. Mit Strohhalm. Ja, genau, Glühwein mit dem Strohhalm. Super. Ja, genau. Nach 10 Minuten sitze ich hier mit so einer Bombe. Ja, ist in Ordnung. Ja, ist ja egal, ne? Ist ja nur fürs Rad. Also, richtig. Also, von der Seite her. Ja, also der Doom. Warum taucht er auf einmal auf? Grenz hat den ja mal platt gemacht. Auch sehr interessant, ne? Ja, aber mal so. In den Chaos, auf den Chaos-Ebenen und hat den mal weggeschlossen. Genau. Wobei ich mich ja jedes Mal, wenn ich in der UW war, auch beim Farmen, da kannst du ja dann hinten in der Eiswüste, kannst du ja dann auch alles platt machen. Und dann kommst du ja dann hinter zu dem Eingang. Mhm. Da habe ich mich jedes Mal gefragt, oh, was ist denn da hinten wohl? Ja, jetzt weißt du Bescheid. Jetzt weiß ich's. Da, so, und jetzt ist der Doom auf einmal wieder erstarkt. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Verschwörung, ganz klar. Von wem? Ja, ich meine, seine Wächter, kleine Unterwanderung oder so. Wieso haben die ihn freigelassen auf einmal? Die Schnitter bewachen ihn ja eigentlich. Was ist da passiert? Wer hat die Schnitter irgendwie da abgelenkt? Ja, das ist die Frage. Ich sehe schon. Du hast auch keine Ahnung, wer dahinter steckt. Keine. Im Regel die Aliens. Die Aliens? Nee. Der Kettenraucher. Nein. Die UW-Spinne. Die UW-Spinne? Ja, stimmt. Die taucht ja bei jedem Mal. Die Schnitte haben nämlich auf. Angst vor Spinnen. Ja? Und jedes Mal kommen irgendwelche Heinis und wollen diese komische UW-Spinne haben. Ja? Ja. Und dann kommt so ein Schnitter. Dann kommt die Spinne. Und dann haben die so eine Schiss vor der Spinne. Dass sie einfach nicht mehr aufgepasst haben. Okay. Das kann sein, ja. Ja. Mhm. Richtig. Die Spinne. Also ich so verschwörungsmäßig, Guild Wars-mäßig, muss ich ehrlich sagen, das Beste finde ich, ich habe gleich gedacht, das sind Factions. Das mit dieser Wahrsagerin, das ist doch alles nur Fake. Meinst du? Ja, ganz sicher. Also die Wahrsagerin ist im Prinzip dran schuld. Ja, die ist fake. Das ist eine gekaufte, gute Schauspielerin oder auch nicht gute Schauspielerin. Jetzt ist es egal. Jetzt habe ich die eklige Tasse schon mal wieder gesehen und ich hoffe nur, dass bald das Zeug zu Ende ist. Boy. Ja, da muss ja bald alle sein. Ich habe jetzt 2-3 Schluck davon getrunken, Mensch. Nee, 4-5. Ja. Du trinkst ja dauernd. Ich trinke überhaupt nicht. Ich habe immer nur angesetzt, dann habe ich was geredet. Mhm. Mhm. Naja, gut. Abkühlen, wegschütten. Da hinten ist doch so eine halb vertrocknete Pflanze. Wieder? Ja. Der könntest du doch mal. Yay. Yay, da fängt sie an zu blühen. Wer weiß. Aber ich glaube, die blüht also von Natur aus gar nicht. Wisst ihr, was das ist, ihr Lieben? Das ist eine von diesen, ich nenne die ja mal Büropflanzen, ne? Das sind solche merkwürdigen Palmsorten oder so, Pseudopalmsorten, die gab es irgendwo dann mal für 2,99 € oder so beim Lidl. Und die nimmt man dann mit nach Hause und die sehen irgendwie nach kürzester Zeit völlig abgerockt aus. Fikus gehören da auch zu. Ich habe sowas auch in meinem Büro. Das muss so sein, ja? Die müssen auch so fertig aussehen. Du hast ein Loch in deiner Theorie. Hm? Glaubst du allen Ernstes, dass ich mir sowas freiwillig kaufen würde? Nö, aber du hast ja noch eine Mitbewohnerin quasi. Ich habe ja quasi, nein, aber die auch nicht. Ich würde den Teufel tun und sich eine Pflanze kaufen. Nee, ja. Deswegen haben wir geschenkt gekriegt. Ja und? Und warum ist das da nicht weggeschmissen worden? Weil meine Frau nichts wegschmeißen kann. Wir sind aber mittlerweile mit den Leuten nicht mehr befreundet. Da würde es ja auch gar nicht auffallen. Was denn? Dann würde das auch gar nicht auffallen. Ja, aber meine Frau schmeißt nichts weg. Die hat im Wohnzimmer, hatte ich schon seit, ach was weiß ich wie lange, so irgendwie so ein komisches Buschgewächs, keine Ahnung. Das schmeißt auch kein Mensch weg. Hätte ich auch schon 10 Mal. Ich bin dazu liebevoll. Ja. Was denn? Warum meckerst du jetzt schon wieder? Ich sehe gar nichts. Nö, alles gut. Naja, ihr Lieben. Jedem seine Büropflanze? Ich finde das okay. Muss sein. Oh nee. Oh, jetzt zeigt er mir extra diese Tasse, um mich zu ärgern. Ja, Fesra, wir können den Videochat auch beenden. Das sei ja nicht so gemein. Oh. Du ärgerst mich doch auch immer. Ja, aber nicht mit solchen Tassen. Aber nicht mit solchen. Ja, ist okay. Komm. Stell sie weg. So. Weg. Oh Gott, deine Frau, die hört das ja alles gegen, ne? Tja. Ich stehe dazu. Ich mag die Tasse nicht. Sorry, Corvi. Muss jetzt gehen. Das ist viel schlimmer, was ich gesagt habe. Egal. Ja gut, das ist jetzt dein Problem. Das ist durchaus mein Problem. Ja, okay. Ja. Mal hinbringen. Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, die Wahrsagerin, das ist eine Schauspielerin. Und ja, aber wer hätte ein Interesse daran, dass Shiro so ausrastet? Na, die Gegner von dem Kaiser. Die Gegner von dem Kaiser? Ja, aber die hätten ihm das doch auch so sagen können. Ja, das ist doch wenig glaubwürdig. Der Shiro ist doch so ein toller Typ und so ein Held gewesen und total pro Kaiser. Naja, und hätte dann gleich das durchschaut, dass das irgendwelche Schurken sind und den hätte er nicht geglaubt. Aber so einer Wahrsagerin, der glaubt er natürlich. Das ist ein ganz raffinierter Plan gewesen. Mhm. Ein perfider Plan zur Übernahme der Kanta-Herrschaft. Genau. Ja, absolut. Ja, aber wer sind denn die Gegner? Wer sind denn die Gegner des Kaisers? Bitte? Wer die Gegner des Kaisers sind? Also ich glaube ja immer noch nicht so wirklich daran. Also ich glaube ja, diese Wahrsagerin ist einfach, die hat sich, ja, keine Ahnung, die hat sich gedacht, ach, können wir auch mal uns mal einen Spaß mit dem. Ach so, du meinst, sie ist einfach nur, ja, die war langweilig. So eine durchgeknallte Alte, weißt du, so, haha, guck mal, ich bin eine Wahrsagerin, ja. Und du bist hier, so. Ja, okay, meinst du ja, konnte ja keiner wissen, dass der das ernst nimmt. So. Was? Konnte ja keiner wissen, dass der das ernst nimmt. Ja, richtig. Dann hat sie sich im Nachhinein auch gedacht, so, oh, das war jetzt vielleicht so eine gute Idee. Ja. Upsi, das könnt ihr natürlich nicht wissen, ihr Lieben. Das ist in unserer Allianz so ein Running Gag. Hatte ich das nicht schon mal erzählt? Nee, ne? Das hatte mal ein lieber Bruder von mir gesagt. Der Mönch spielte. Und wir waren gerade in einer Kampfsituation mit Kampfmusik. Und es sah nicht gut aus. Es sah wirklich gar nicht gut aus. Wir haben ziemlich aufs Maul gekriegt. Und dann sagte unser Mönch, upsi. Und alle im TS, upsi, was, upsi, was genau meinst du mit upsi? Wenn der Mönch upsi sagt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Genau. Wir waren alle ziemlich panisch in dem Moment. Es war auch richtig so, weil der Mönch hatte keine Energie mehr. Und seitdem ist halt eben upsi bei uns immer so dieses Running Gag. Wisst ihr Bescheid? Upsi heißt, wenn irgendwie was tierisch schief geht. Also der nahende Tod. Oder der bereits vorhandene. Sozusagen. Ja, sozusagen. Ja gut, also du meinst, sie hat sich einfach gedacht, ach ja, mir ist so langweilig und so, erzähle ich dir mal was. Und dann upsi. Ja, richtig. Mit ihrem komischen Hut da. Ja, ich glaube, sie ist einfach nur, sie hat so eine Gehirnwäsche hinter sich, sie ist Schauspielerin. Und er hat so eine Gehirnwäsche durchgemacht und glaubt selber, dass sie Wahrsagerin ist. Und das ist so eine Art... Nee, das ist so eine Art... Ich glaube, der hat einen Sonnenstich. Nee, da hat der Doktor hier so einen Hut beschrieben. Da der ist war die größere zu eng. Verschwörung. Also ich bin der Meinung, in Guild Wars ist eine wesentlich größere Verschwörung im Gange. Und das hat was mit den Göttern zu tun. Ja, ist schon völlig klar, Leute. Wir haben 5 Götter. Das ist immerhin noch die Quersumme aus 23. Und das heißt, da ist was nicht in Ordnung, ihr Lieben. Das hat schon der Abaddon gemerkt. Ja, der 6. Gott, den sie ja einfach mal... Den sie mal weggesperrt haben. Den haben sie mal weggesperrt. Passt ihm ja nicht ganz, aber gut. Wie den Doom. Ja, ist der Doom eigentlich ein Gott oder nicht? So richtig nicht. Nö. Der ist so einer, ich mache hier mal einen auf dicke Hose oder Rock. Der ist, glaube ich, irgendwie so, sowas wie ein Erzengel, glaube ich. Ja? Erzderwisch. Sozusagen. So der Oberschnitter oder so. Der Oberschnitter. Tod halt. Ne? Tod. Ja. TOD. Tod. Und der ist dann so ein bisschen durchgedreht. X Master Death XX. Nee, quasi. Nee. Ja. Genau. Der hat die Leadspeak für sich entdeckt, ja, weil D-O-O-M, Doom, ja, war ihm zu dumm. Dann hat er gemeint, ach hier, Mama, hier mal, richtig hier. Oder der Name war schon belegt. Der Name war schon belegt. Das kann sein, ja, ja, genau. Na ja, gesagt mal D-H-U-U-N. Genau. Ja. Das wird's gewesen sein. Und jetzt hat er keine 899, um seinen Namen zu ändern. Genau, weil er wird ja immer von irgendwelchen komischen Helden in die Suppe zurückgeprügelt da. Richtig. Von den Städtern festgehalten, ja. Ja, yeah, wenn du... Das ist eigentlich genau wie ein Tyrianer. Da denkst du ja auch, okay, wir sind bei den Guten, dabei sind wir bei den Bösen, dabei sind wir doch bei den Guten, sind wir doch bei den Bösen oder sind wir doch bei den Guten. Und das ist alles so hinterher. Und eigentlich sind die 5 Götter gar nicht die Guten, sondern das sind die Bösen. Weil Abaddon ist eigentlich der Gute und der wollte diesen ganzen Direkt, den wir da hier so auf der Welt rumfliegen haben, wollte einfach mal und mach mal hier reinen Tisch und alles wird gut. Und dabei sollte Doom, der Oberschnitter, ihm helfen, weil der ist auch der Einzige, der noch ein bisschen klar geblieben ist oben. Aber wir fehlgeleiteten Vollhorste, wir haben natürlich gesagt, nee, so nicht, haben alles erstmal schön platt gemacht. Ja, genau so ist das. Glaube ich auch. Ja. Das ist totale Verschwörung. Und ich bin auch der Meinung, dass die Drachen haben auch was damit zu tun. Die Drachen? Die sind auch gut. Die kommen ja wieder, die hauen uns doch mal richtig auf die Fresse. Deswegen. Das sind die Haustiere. Die Götter haben die Drachen auch weggesperrt, damit sie dem Abaddon und dem Doom nicht helfen können. Weil die eigentlich hier voll die Chefviecher sind. Das sind ziemliche Chefviecher, ja. Wir werden das ja sehen in Guild Wars 2. Oh, hast du die ersten Bilder gesehen? Nein, ich habe das neue Video. Ja, ist doch ein neues Guild Video raus. Guild Wars 2. Oder irgendwas, gell? Die. Hab ich noch nicht gesehen. Ich war abgeschnitten von der Welt. Ja, das ist natürlich, halt wenn man zu seinen Schwiegereltern fährt. Nee. Ja, nee, aber ich glaube auch die Hasen, die Kaninchen haben was damit zu tun. Die haben immer was damit zu tun. Weiße Kaninchen, Leute, da wissen wir eigentlich schon, was geht. Das ist schon nicht normal. Kaninchen? Follow the right rabbit, das wissen wir spätestens seit Matrix. Eigentlich geht's da ab dann. Ja. Fehlen nur noch blaue Pillen. Ja, muss man ein bisschen denken. Was haben wir denn so an Getränken und zu essen? Wir pfeifen uns ja schon die merkwürdigsten Sachen rein, ne? Blauer Candice. Genau. Goldeier. Goldeier. Golden. Reiskuchen. James Bond. Der ganze Alk, den wir brauchen. Ja. Also ich, das ist ganz klar, da ist eine ganz große Verschwörung am Start. Und das sieht bloß keiner. Das mit den Mursat und so, die sind dann... Ja gut, die Mursat, das ist ja sowieso so eine Sache. Die Mursat sind ja so... Da weiß ich auch nicht, was ich von denen halten soll. Weil die sind ja eigentlich voll, die haben es ja voll drauf. Aber eigentlich, also eigentlich sind es ja die Guten, weil sie ja die Titanen von der Rückkehr nach Tyria zurückgehalten haben. Ja. So. Da Shiro... und Litchi ja Abaddon geholfen haben, sind sie also auch nicht die Guten, die Bösen, sondern die Guten. Nee. Ja. Ja, und dann das sind die Titanen ja auch die weil Guten. Weil den Litchi machen wir platt, den Shiro machen wir platt, ja? Ja, ja, genau. Ja gut, wir helfen ja sowieso den Bösen. Deswegen wollte auch die Wahrsagerin den Shiro verrückt machen. Damit er endlich mal klar sieht. Damit er Verrückte mal klar sehen ja immer klar. Genau. Ja. So, und dann sind die Mursat nämlich doch nicht die Guten, sondern die Bösen. Meinst du, die Titanen stecken auch mit drin? Weil die Titanen sind dann nämlich die Guten und weil die Titanen die Götter von den Char sind, sind die Char auch die Guten. Und das erklärt, warum Brando Klimfam so nervt. Weil der ist nicht weil gut, gute der Leute ist immer eigentlich nerven, böse. Oder was? Ja, ne? Gute Leute nerven? Ja, klar. Aber dann sind doch, welche Char sind denn dann gut? Aber dann sind doch die die wir am Anfang umgebracht haben, weil wir die Idioten sind, die, ne? Genau, weil, aber wir haben doch jetzt, sag mal, diese Char-Legion. Ach, welche haben wir denn da? Und der Brando Grimmflamme ist ein böser Char, weil der gehört doch zu denen, der die Titanen platt macht. Ja, also, sag ich doch. Weil er uns hilft, weil wir sind ja eigentlich auch doof und böse. Weil der Rurik hat's dann im Endeffekt doch durch. Ja, wir sind die Handlanger. Aber der Rurik hat's doch gerafft. Beziehungsweise nicht gerafft. Weil er war ja beim Licht, also war er gut. Und dann hat er gesagt, oh nee, ist doof. Ich will, dass ihr mich tötet. Also ist er böse, weil er will, dass ein Guter getötet wird. Ja. Ja. Also hatte ich von Anfang an recht. Du hast ja, genau. Letzte Conclusion. Ja, aber das ist, aber die Titanen, also das heißt, diese ganze Char-Mischpoke, die wir da jetzt am Hals haben, das ist die, oh, Moment, ich kriege diese Legion Anfang, immer nicht. Wenn man am Anfang mal, wie die Char die Legion? Die Asch-Legion? Ach, wie heißen die Legionen von den Char? Ich kriege die immer durcheinander, ich habe das noch nicht so ganz drauf. Da gibt es doch die Eisenlegion, die Asch-Legion und die Blut. Und der Brandor, der gehört doch dieser einen Legion an, die quasi ausgestoßen ist. Ja. Jetzt weißt du nicht, ne? Sieht man das weiß an? Ich jetzt nicht auswendig. Da muss ich jetzt gerade mal nachgucken, Leute. Guck mal nach. Aber ich führe mal gerade meinen Gedanken zu Ende. Also es ist so. Ja. Ich habe die ganze Herleitung ja schon gemacht. Also sind die Char eigentlich schon die Guten, weil sie die Titanen als Götter haben. So, wenn sie die Titanen als Götter haben und das und deswegen die Guten sind, hätten wir sie einfach nur am Anfang ganz easygoing nach Ascalon reinmarschieren lassen müssen und alles wäre toll gewesen. Und die guten Absichten haben sich schon im allerersten Video, nee, im zweiten Video, das du zu sehen bekommst, gezeigt. Nämlich, als sie versucht haben, Gwen ein paar Steine auf den Kopf zu werfen. Ja. Da hätte eigentlich schon klar sein müssen, ja, nee, die sind eigentlich voll gut. Eigentlich ja. Ja, ne? Aber irgendwie ist das voll schief gegangen. Ja, irgendwie nicht, ist das alles ein bisschen in die Hose gegangen. Naja, so jetzt bin ich mal gerade eben, Moment, bei den Char hier. Die vier führenden Legionen der Char, die Asche-Legion, die Blut-Legion, die Gold-Legion und die Eisen-Legion. Genau. Das sind die Und wer, wo ist jetzt Brandor? Ja, ich weiß, so weit bin ich noch nicht. Der war doch bei der Aschenlegion, meine ich, oder? Du bist? Ich bin in charge. Ja, dass er einem Schaman und den Titan beherrscht wurden, genau. Ich meine, der gehört zu der Aschenlegion. Ich bin jetzt hier quasi schon bei Guild Wars 2, da müsste ich noch dieses andere Ding lesen, weiß ich aber gerade nicht, wo die ist. Sorry. Aber da geht es ja noch weiter, weil wir haben ja noch was entdeckt. Ich bin ja darauf hingewiesen worden, fand ich ganz, ganz, ganz klasse. Nämlich, wir erinnern uns alle an den Hochofen. Ja. Hochofen macht man ja ein paar Quests. Ja. Und kommt dann zu wem? Zum Schmiedewicht. Der Schmiedewicht, genau. Und der Schmiedewicht, der sieht ja so mit den drei Hörnern und so weiter, sieht ein bisschen komisch aus. Da wunderst du dich schon. Was geht da? Genau, was ist da? Und warum vor allem ist der immer wieder da? Ja. Also es ist ja so eine komische Maschine. So, und wenn man dann in Olas Labor, ich glaube, es ist vor dem unzerstörbaren Golem, in dieser Werkstatt da ist, wenn man sich da mal umschaut, was sieht man dann da? Den Schmiedewicht. Schmiedewichte. Ja. Ich glaube, das ist so eine Prototyp-Geschichte gewesen. Meinst du? Der Hochofen, das war so eine Testvision, oder? Erlkönig-mäßig. War so ein Erlkönig. Und Ola ist die Konstrukteurin von dem, ne? Ist die jetzt gut oder ist sie jetzt schlecht? Was meinst du? Na gut, also dazu müssen wir ein bisschen ausholen. Nee, Ola nervt. Also ist sie gut? Ja, Ola nervt, das stimmt. Aber das tun alle Asura. Sind denn alle Asura gut dann? Genau. Upsi. Also sind sie böse. Weil wenn sie gut sind, sind sie böse. Okay. Haben wir schon festgestellt? Haben wir schon festgestellt. Rurik nervt, also ist er gut, also ist er böse. Weil er will ja, dass ein Guter umgebracht wird. Hm. Die nerven alle. Cormier nervt. Siehst du? Und wen ersetzt Cormier? Abaddon. Ah! Aber dann ist sie doch gut. Nee, dann ist sie böse. Weil sie hat der Abaddon, der eigentlich gut ist, vom Thron geschubst. Ach so. Ja, richtig. Stimmt. Wusste ich doch, die Frau ist zu nichts Nutze. Und nun nennt man das? Obwohl, ich fand jetzt Meister Togo immer gar nicht so nervig. Meister Togo? Nö. Der stirbt ja auch. Ja, eben. Ja, richtig. Oh, Leute, wir haben's raus. So, was ist jetzt mit dem Schmiedewicht da los? So, der Schmiedewicht? Ja. Der Schmiedewicht ist so, ja, keine Ahnung. Der soll ja, der... Der Schmiedewicht wird von Ola gemacht. Und immer wenn ein neues Team da runtergeht, um den Schmiedewicht wegzuhauen, ja, dann ist er ja irgendwann weg. Das ist ja eine Maschine. Die kann sich ja nicht regenerieren, wiederbelebt werden und so weiter. Das ist ja nur eine Maschine. Genau. Also braucht er immer Nachschub. Also kommen die Gitterzipfelzwerge, gehen zu Olas Labor. Der Steingipfel. Ja gut, die sind im Zittergipfel. Egal. Ah ja, genau. Also der Steingipfel geht immer rüber. Der Steingipfel, genau. Ja, der geht immer rüber. Richtig. Packt den Schmiedewicht ein. Ja. Bringt ihn wieder zurück. Deswegen kriegst du auch gleich von denen aufs Maul. Genau. Weil die nicht rausfinden, also nicht wollen, dass wir rausfinden, dass die heimlich Schmiedewicht-Nachwuchs quasi Nachschub holen. Ja, und weil sie außerdem sauer sind, weil wir ja immer gleich den Schmiedewicht weghauen. Ah, schon wieder schleppen, so schwer. Da wäre ich auch angepisst. Ich auch, ja. Richtig. Stell dir mal vor, müsste den ganzen Tag Schmiedewichte hin und her tragen. Ist auch kein Bock drauf. Deswegen haben die auch den Rurik gleich platt gemacht. So sieht's aus. Richtig. Und jetzt überleg dir mal, ist es ja so, dass die Asura diese komischen Teleporter haben. Ja. Aber die Zwerge trauen denen ja nicht. Deswegen nutzen sie keine Teleporter. Deswegen haben sie durch die ganzen Zittergipfel diese Stollen und so weiter angelegt. Damit sie rüber ins Asura-Gebiet kommen. Naja. Ja. Und Duncan, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Deswegen hat er sich da mal irgendwie so niedergelassen. Richtig. Ja. Genau. Das ist eine klare Sache. Eindeutig. Ja. Und jetzt weißt du auch, warum das Mensch, das heißt also hier, Dwyna und so, die lügen uns voll an. Ja. Hammer. Und du betest sie auch noch jedes Mal an? Ja. Ich meine, von Lyssa halt ist nichts anderes zu erwarten. Die falsche Schlange, ne? Ja, ist ja... Das ist wahrscheinlich noch die ehrlichste von allen. Ja, ja. Weißt du, das ist, bei Lyssa ist es ja so, ne? Die sagt dir irgendwas. Das ist dann auch noch, ne? Das ist dann eigentlich richtig. Und du denkst nur, ah, ne, die verarscht mich ja nur. Genau. Die verarscht einem hier gar nicht. Genau. Und dieses ganze Gepose mit diesem Wintertagsfest, wo sich Grenz und Dwyna bekämpfen, ist alles nur gepost, damit sie davon nur ablenken. Ja, genau. Du weißt doch, Religion, Opium fürs Volk und so ein Spaß. Ja? Richtig, richtig. Die müssen nur Brot und Spiele, deswegen machen sie hier so voll den Chef. Ja, ja? Ja, und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Festivitäten, Brot und Spiele. Genau. Wo dann Leute irgendwie 100 Tage auf dem Ring stehen und so, sich immer eingeloggt bleiben. So sieht's aus. Damit sie Ring stehen. Mhm. So geil, wenn du jemanden fragst in der Allianz, was machst du gerade Ring stehen? Oh ja, super. Mhm. Aber ja, es macht vor allem alles Sinn. Absolut, absolut. Total. Ja. Also das nächste Mal, wenn man Abaddon trifft, ne? Er ist ja auch nett. Ich meine, wenn man tanzt bei Abaddon, wisst ihr ja, dann sagt er gleich, you've been served. Er bedient dich? Er bedient einen gleich. Welcher Gott macht das sonst? Ja, keiner. Bedienen, einladen. Läuft. Ja. Was ist denn mit diesen Typen, die den Chiro gefangen nehmen? Diese Geisterwesen, die haben mich ja gleich angekotzt. Ich habe das schon mal gesagt. Du machst die Mission wie Sunaplatz. Das Erste, was sie machen, sie nehmen dir das Leben. Einfach mal so. Können ja nicht fragen, würdet ihr uns vielleicht helfen und so, sondern gleich eine auf Erpressung. Ja, da läuft doch irgendwas voll schief. Die sind doch garantiert hier die sind doch alle unter einer Decke da, um den Chiro da verrückt zu machen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wollen die anderen, die Gegner vom Chiro nur in Sicherheit wiegen, weil wie würdest du es dir sonst erklären, dass er wieder freikommt? Weil so inkompetent kann man doch nicht sein. Das ist ja sowieso, die sind ja alle so inkompetent, ne? Ja. Ich meine jetzt auch mit Doom. Ja gut, Doom, ja gut. Wieso kommt denn der denn wieder frei? Der nervt halt. Das ist doch alles so verdächtig. Und ich glaube, das sind alles Leute, Undercover-Agents quasi, die genau wissen, was geht. Und die haben die dann heimlich befreit. Ich glaube das schon. Weißt du was, das ist so X-File, Agent Mulder und Scully-mäßig sind das. Aber was ist mit dem Orden der Gerüchte? Der Orden der Gerüchte, ja. Ich glaube, die wissen auch mehr, als sie sagen. Ja, klar. Aber warum helfen die uns gegen die Dürre? Zum Beispiel, warum helfen die uns gegen die Dürre? Weil sie uns, hoffen. Eigentlich glaube ich, das Ding ist, dass das, die haben eigentlich den Undercover-Befehl, uns zu helfen bis zum Schluss, damit wir zu Abaddon kommen, damit Abaddon uns eigentlich überzeugen kann, dass wir voll auf dem falschen Dampfer sind. Deswegen verstecken sie auch die Kormir-Statuen. Genau. Schön, Wand. Nee, du kommst hier nicht rein. Nö, ist nicht und so. Naja, weil die Kormir halt das mit dem Abaddon halt, hatten wir ja gerade gesagt. Ja. So, und ich denke, Genau, wir sollen halt zu dem Abaddon, das ist so der Plan. Der Abaddon hat seine, ja, das sind ja die Siegelwachen und so. Die treffen wir ja auch schon früher. Und da sind so ein paar infiltriert, die sollen sagen, Mensch, hey, das sind so Helden, die könnt ihr mal anquatschen. Und er will eigentlich mal, dass wir klar sehen. Weil wir und deswegen, weißt du, haut er auch immer mit seiner Faust auf den Boden. Genau, weil er sagt, ach, verdammt ich noch eins, jetzt könntest du doch mal zuhören, Mensch. Jetzt wacht mal auf, Leute. Genau. So, Mensch, jetzt hört doch mal zu. Genau. Ja. Weil der weiß ja, dass wir so fehlgeleitet und doof sind. Der hat das ja alles in Tyria mitgekriegt. Natürlich. Ja, sicher. So mit hin und her und dies und jenes und tralala und obsa sa. Ja, aber ich meine, er hat ja auch nichts anderes. Läuft ja nichts anderes rum. Sind ja nur wir. So heldentechnisch. Ja, um Brandur Grimmflamme. Gut, ja, super. Grimmflamme. Der ist ja, den kannst du ja... Obwohl, der ist ja schlecht, der ist ja böse. Ganz böse Brandur Grimmflamme. Ganz geht gar nicht. Titan, super. Ja, das super, ist übrigens Brandur ja auch böse. Schade, dass wir die Titan-Quest machen. Ne? Sind ja seine Kumpels gewesen auch. Wir sind hoffnungslos. Ja? Wir sehen einfach nicht, was wirklich abgeht. In Tyria, Elona und überhaupt Kanta. Wir lassen uns immer wieder Sand ins Auge streuen, ne? Da muss irgendwie nur so eine Kormi daherkommen und wir glauben echt alles. Naja, die erzählt dir was vom Pferd und du denkst dir nur so, ja, passt schon, okay. Und die Varisch hat total recht. Die ist super. Die hat's voll drauf eigentlich. Die hat's richtig drauf, die Varisch, ja. Gut, die hatten wir so komische Pickel an der Stirn, aber das ist ja auch egal. Jetzt hätte man gleich sehen müssen, Leute, man muss es im Prinzip ja nur an der Rüstung sehen. Ja, die Kormi, was die anhat und die Varisch, Top-Rüstung. Sozusagen. Es macht alles Sinn. Absolut. Also sind wir eigentlich so Anti-Helden? Komplett. Und das wird der Grund sein, warum Marsten dem Morat in Guild Wars 2 sich total besäuft. Weil er das gerafft hat. Der hat das gerafft. Er hat das gecheckt, hat alles gedacht, so, ja, jetzt habe ich es geschnallt, wir Vollidioten, richtig. So nicht. Richtig. Flasche auf, genau. Rein in den Hals. Alles gut. Richtig. Genau. Dann, weil der sagt sich, ey, wenn schon Gott das nicht hinkriegt, mal uns die Augen zu öffnen, dann schafft das so ein kleiner Demorat auch nicht. Ja, ne? Wenn sich sogar da so die Oberdemorat da sie irgendwie so verblenden lässt, voll und ganz. Ach. Ja? Mir auch. Das so abtut. Ja, ja. Ja, überleg dir mal. Ja? Überleg dir mal. Moiraine, die auch noch Lyssa anbetet und die Lyssa sagt, ja nee, guck mal, ist so und so und so und die dann denkt, ach ja, nee, passt schon. Weißt du, so ein bisschen... Genau. Die ganze Familie. Ja. Meine ganze Familie ist ja völlig. Völligst verblendet. Völlig. Ja? Der Marsten hat's drauf. Ich sag's dir jetzt schon. Der hat's voll drauf. Der ist noch überhaupt nicht auf der Welt und hat's schon drauf. Aber sowas von. Geil. Leute. Wahnsinnsverschwörung. Ja, aber. Trink ruhig aufhören. Aus deiner Tasse, alles gut. Ey, du siehst sie doch gar nicht. Nee. Ist total süß, ihr Lieben. Ey, Fessra, der beugt sich jetzt immer aus dem Bild raus, damit ich dich mit dieser hässlichen Tasse belästigen muss. Ja, danke schön. Das ist sehr mitfühlend. Mhm. Genau. Ja, und du als Mönch, ne, muss ich ja nichts zu sagen. Ja, aber ich als Mönch, ich krieg's ja nicht gesagt. Ich werde ja richtig verblendet. Du ja nicht. Ich krieg's ja nicht gesagt. Ich werde richtig, was ist das denn? Das ist Doofheit schützt vor Strafe nicht. Kommt auf den Tatbestand an. Ja, komm, ich heile. Heilen ist heilen. Ob ich jetzt, wen auch immer ich heile, ist ja vollkommen egal. Ich habe ja die Rauchphantome beispielsweise vom Litchi. Die er uns da mitgibt, die heile ich immer. Ja, gut. So. Aber da kannst du mal sehen, ganz viele Airquotes gegnerische Heiler benutzen Gebiet heilen. Die wollen dir eigentlich helfen. Hallo, Der Dorian, der hat's eigentlich voll drauf. Der will eigentlich gar nicht, dass du drauf gehst. Der will dir nur zeigen, richtig, Alter, wach mal auf, hier geht's lang, Freund. Ja? Aber wir raffen das natürlich nicht. Und wir immer, ey, wie kann man so doof sein, Gebiet heilen zu benutzen? Ja. Leute, macht alles Sinn. Das wird mein neuer Lieblingsheilskill. Der Reißhalbkreis und Gebiet heilen. Genau. Richtig. Oh, das ist der Hammer. Ey, was für eine Ausmaß diese Verschwörung angenommen hat. Ja? Wahnsinn. Wahnsinn doch. Stecken sie alle mit drin. Alle. Natürlich. Was mit Zünder? Zünder? Herz der Zittergipfel? Dieses Ach so. Wurmteil? Ich glaube, das ist der Mechaniker, der immer den Schmiedewicht installiert. Weil der ist so groß, dieselbe Farbe. Ja. Jolt genauso rum. Ja. Ja, richtig. Hey, Leute, Hammer, oder? Hammer. Das heißt? Ich kann überhaupt gar nicht mehr ingehen gehen und hier irgendwelche Götter anbeten. Hey, was mache ich denn da, meine ganzen Geschichten? Das kannst du nicht machen. Das Einzige, das Konsequenteste, was du machen könntest, um diesen ganzen Verrat Einhalt zu gebieten, um diese Verschwörungen endlich zu unterminieren, ist, du kannst online gehen und kannst deinen Charakter löschen. Ja, richtig. Oh, macht ja nichts. Aber sowas von. Ach so, jetzt habe ich mal Annette voll gezeigt. Aber sowas von. Das sage ich dem Martin noch. Martin, ich hab's rausgekriegt, jetzt habe ich meinen Charakter gelöscht, ey. Ja, genau. Mit mir ich nicht mehr. Eddie, alles, so, no. Alles klar bei dir. Das Geile ist, wenn dieser AI on live geht, ja, dann will ich gern mal Mäuschen im Arnett Hauptquartier spielen. Ja, wenn die das mitkriegen, dann kommt sofort die Gegenkampagne. Meinst du? Du, nee, Quatsch, dann sagt, die machen dann voll wieder ihr Montagsmeeting, was sie immer haben, ne? Und dann sagen Martin und Regina, nee, das ist kein Problem hier, die Ellie und Fesra und so, die haben wir voll im Griff. Und dann machen wir mal wieder einen auf Tower Talk und so und dann fressen die uns auf der Hand. Das ist alles nur Show. Ja. Das heißt, wir sind auch Werkzeuge. Natürlich. Klar. Du meinst, wir sind sogar die Oberwerkzeuge? Nee, das ist ja der Savage. Ja. Oh, ich glaube, der ganze War Tower Staff ist instrumentalisiert. Ja. Also, dann sind wir und also die User so, auch alle. Ja. Überleg dir das mal. So viele Anhänger. Dann sind wir ja sozusagen, was machen wir denn? Wir sind ja da voll die Verräter eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, nee, Jungs, war alles Spaß, also. Einfach nicht zuhören. I want to believe. Genau, I want. Take me to your dealer, leader. Ja. Ja. Wahnsinn, Leute. Ey. Der Abaddon, wer hätte das gedacht? Ja. Der ist der Chef. Den hätten wir anbieten. Wer ist der Chef? Die Varys war die Einzige, die es gerafft hat. Morgan, das ist noch mit einer der Schlimmsten. General ja, Morgan. Richtig. Weil er sich abwendet. Ja? Er wendet sich ab, genau. Ja? Oh, der hätte besser ihr habt müssen. Die armen Lysser-Priester getötet. Q. Ja? Und dann... Ach, die Lysa. Wieder nix. Die Lysa, die hat vielleicht noch was heimlich. Ich glaube, das ist eine Doppelagentin. Meinst du? Ja, vielleicht hat die noch was mit dem Abi. Meinst du? Das machst du nur, damit du gut wegkommst. Nee. Ich raff das ja nicht, was die Lysa macht. Das rafft ja keiner. Man weiß es nicht. Ja, so gesehen. Man weiß es nicht. Ja. Ja, du müsstest es eigentlich wissen. So als Insider. Als Insider. Lüsser Insight oder so. Lüsser Insight. Lüsser Insight. Ja. Du, du, du, du. Ein neuer Podcast oder was? Lüsser Insight. Ja. Ja, das können wir eigentlich machen. Da können wir mal eine Folge machen. Das ist eine geile Idee. Wir machen mal eine Folge. Lüsser Insight. Ja? Mhm. Und dann da darfst du dich voll und ganz ausleben. Du darfst über Klamotten reden, darfst über Schuhe reden, darfst in der einen Sekunde das eine sagen, in der anderen Sekunde das andere. Darfst also voll und ganz Frau sein. Was denn? Bin ich sonst auch immer. Ja, aber ich diesmal mit Genehmigung. Kann gar nicht anders sein als Frau, fest. Ach so, ja gut. Aber ich bin auch so. Ich habe letztens wieder gesagt gekriegt, dass ich eigentlich voll die Frau bin. Okay. Ich immer so rumzick und so. Alles gut. Sprich du nur. Sprich dich aus, Elli. Alles wird gut. Ja, alles ist gut. Ja, da ist jetzt wieder. Ach ja, du brauchst ja, einen Ingame-Psychiater, genau. Das Leben oder? Ist schön. Was? Du brauchst echt einen Ingame-Psychiater auch, ne? Ich? Aber frag nicht. Ja. Martin, was ist denn jetzt mit dem Ingame? Ja, mit Zeit. Bringt den mal on. Bringt den mal on, ihr Lieben. Ja. Ja, aber. Also wir haben das jetzt aufgedeckt, ihr Lieben. Wenn ihr das nächste Mal online geht, ne? Und dann gebt euch irgendeiner so einen Schnitter oder so einen Gott oder irgendjemand mal so eine Aufgabe, Leute. Da müsst ihr mal ganz vorsichtig sein, was da geht. Und die Kormir ist die Schlimmste. Die tut immer so harmlos, weißt du, steht immer hinten und ja, geht mal vor, kämpf mal und so, ne? Und das ist ja auch typische Bösewichte, zieht sie voll, ne? Die Fäden. Das ist ja auch typisch für Bösewichte. Wichte. Klar. Ja? Hinten stehen, großes Maul haben, ja, aber dann kommt nur heiße Luft. Ja, hier, meine, ne? Die machen das mal. Ja. Ja, sie ist quasi der Kettenraucher. Ich wusste schon immer. Ja, der Krebspatient heißt er übrigens. Ich nenne ihn mal den Kettenraucher. Kette. Ja, alle hängen sie an Ketten. Ne? Der Schmiedewicht, Kette. Abaddon, Kette. Bussi hat keine Ahnung, das ist das Zeichen für was Gutes. Ketten verbinden Sachen, ja. Ja, genau. Der Bussi, der ist auch total Arnett verfallen. Noch schlimmer, jetzt ja mit Bufft und so. Völlig verblendet. Der ist total verklärt, meinst du? Werkzeug des Bösen. Du meinst, der ist so der Handlanger. Ja, klar. Ihr könnt es jetzt nicht so sehen, wir beide so mit dem Kopf nicken. So. Genau, die Schnute ziehen und Kopf nicken. Und sagen, Leute, wir haben es drauf. Wir wissen so einfach drauf. Jetzt Bescheid, wie das Business läuft. Weißt du, was gut ist, dass unsere Chats noch nicht überwacht werden? Das glaubst du. Meinst du? Ich meine, man weiß das nicht. Man kann nie wissen, das stimmt eigentlich. Man kann nie wissen, ne? Ja. Das ist schon hart, wenn du dir jetzt überlegst. Jede Sekunde könnte hier so ein Interventionsteam von Arnett reinkommen. Interventionsteam, genau. Ja? Ja. Und unsere Piratensendung unterbinden. Eigentlich hätten wir das live machen müssen, nee, damit es auch jeder wirklich mitkriegt. Ich glaube, die machen das wieder ganz raffinös, weißt du? Die machen das mit irgendwelchen Incentives oder irgendwelchen. Ja, wir haben euch alle lieb. Oh, ihr habt so top Arbeit geleistet hier bei den Elite-Fansites und so. Überleg dir mal. So? Die verblenden. Die wollen einen einlullen. Und weißt du was? Wenn sie dir ein T-Shirt anbieten, da würde ich echt aufpassen. Stimmt. Da sind bestimmt irgendwelche Sender drin. Jetzt überleg dir mal, die Bilder, die sie zum Basteln, diese Statuen, die sie zum Basteln jetzt anbieten, zu Weihnachten. Hast du es mitgekriegt? Ja. Ja. Ja, überleg dir das mal. Das sind auch nur Empfänger. Die wollen damit die Weltherrschaft. Nein, Quatsch, das sind keine Empfänger, das sind Sender. Und die senden so Strahlen aus. Wo ist mein Damit dein wo Gehirn? Wo ist mein Alufoliehut? Genau. Den braucht man jetzt. Das reicht, wenn du dir die Tasse auf den Kopf setzt. Die hilft auch. Nee. Du musst nicht. Nein, nein, das habe ich gesehen. Das reicht nicht, wenn du nur den Hut auf hast. Du musst dich komplett in Alufolie einpacken. Du musst unter den Tisch. Unter den Tisch? Den Kopf zwischen die Knie und die Hände drüber. Genau. Das ist total super Strahlenschutz. Hammer. Ich bin total erschüttert, ihr Lieben. Ja auch. Von dem Ausmaß der Verschwörung, also hätte ich... Vor allem, dass wir das die ganze Zeit nicht gerafft haben. Nee. Wir haben treu gedient sozusagen, ne? Ja, Hammer. Echt Wahnsinn. Ja. Ihr Lieben. Ja, du, was machen wir da jetzt? Jetzt warten wir aufs Feedback. Jetzt warten wir auf Feedback, genau. Glaubst du kriegst zu so einer Sendung Feedback? Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht. Ach, kommt, Leute. Oh, bitte. Ihr habt doch jetzt gerade so schön geübt mit Feedback. Jetzt könnt ihr ja gleich weitermachen. Genau. Ich höre es in meinem inneren Ohr, höre ich schon Energie? Zu so einem Scheiß. Ja, ich auch. Was ist das denn jetzt schon wieder? Nee. Was denn? Hört uns der Eri eigentlich noch? Eri, sag mal Piep. Genau, Eri, sag mal Piep. Ich glaube schon beim Farmen, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Mhm. Eri hört uns noch beim Farmen. So wie ich das gehört habe, ja. Mhm. Ja. Beim nächsten Leuchtfeuer sollten wir darüber mal einen Artikel schreiben. Verschwörung. Der wird bestimmt untersagt. Oder sie lassen es zu, weil sie denken, dass es Satire ist. Ja, die markieren das als Satire, fassen das so auf, ja, und dann denken sie, ach, das glaubt denen eh keiner, lass es mal schreiben, ja, lass es auch mal drucken, ja, damit sie nicht auf die dumme Idee kommen, das ist dann doch hier so irgendwie so, sondern, jeder denkt, hahaha, super Spaß, also Satire-Artikel, ja? Ja. Das ist so eine umgekehrte Verschwörung dann nämlich. Hammer. Aber das ist ja dein Job. Ja. Also ich fühle mich jetzt total Mulder-mäßig. Ich bin Teil dieser Maschinerie. Nee. Niemals. Ich wohne schon im Keller. Scully. Nix. Hier sitzt Mulder. Jetzt nur wegen des Doktortitels oder was? Nein. Mulder ist ein Kerl. Richtig. Irgendwelche Ähnlichkeiten? Mir schon aufgefallen. Ich fühle mich ihm seelenverwandt. Na? Okay. Ach, schön. Tja, ich wollte auch immer mal einen Hund haben, der Fox heißt. Nein, egal. ihr Lieben, ihr könnt mal Feedback dazu geben. Ob ihr auch so geschockt seid wie wir, jetzt wo die Wahrheit ans Licht gekommen ist, ja. Genau. Was ihr zu der ganzen Verschwörung sagt. Was wir jetzt mit Abaddon machen sollen. Am Leben lassen. Konsequent. Vielleicht können wir jetzt ja so eine kleine Keimzelle Free Abaddon machen oder so. Wollen wir das mal machen? Free Abi. Free Abi? Genau. Dann machen wir den IG auf, eine Interessengemeinschaft. Oh nee. Nicht? Nicht schon wieder eine. Jetzt nicht. Oh, nicht fünfte noch eine. Interessengemeinschaft mit 3 Leuten drin. Vielleicht. Außerdem, es muss heimlich sein. Interessengemeinschaft ist mir schon wieder viel zu öffentlich. Nee, du kannst ja eine private machen, wo du eingeladen werden musst. Ja, genau. Ja, genau. Ja, der Savage liest mit. Pass auf doch. Ja, gut. Ja, komm, der ist auch total infiltriert. Meinst du? Nee, hatten wir doch schon. Ihr Lieben, gebt uns mal Feedback. Das ist hammermäßig. Also ihr müsst da unbedingt Feedback geben, was eure Meinung dazu ist. Ja, verschwörungsmäßig. Vielleicht wissen die noch von ganz anderen Verschwörungen in Guild Wars, die wir nicht aufdecken konnten. Das kann total gut sein. Genau. Wir müssen das alles genau wissen, Leute. Der Sache müssen wir jetzt auf den Grund gehen. Und wenn nicht anders, Leute, dann hilft nur noch Alkohol, macht es wie Marston de Morat. So wie ich auch. Aus hässlichen Tassen. Genau. Das ist auch geil. Schickt mir oder ladet sie hoch, die Bilder eurer hässlichsten Tassen. Ja, für Ellie. Für Ellie. Damit sie sieht, dass Fesra gar nicht so hässlich wird. Dass es noch schlimmere Tassen als meine gibt. Ich habe auch schon ein Foto gemacht. Wenn der neue Abschalllimpo. Wenn es jetzt keine schlimmere Tassen als deine gibt, was machst du dann? Dann muss vorsichtig sein, was ich sage, weil du nagelst mich ja dann immer drauf fest. Hat das schon gelernt. Schuhe haben wir schon abgehakt. Was willst du haben? Eine schöne Tasse. Eine schöne Tasse? Für mich oder für dich? Mhm. Du hast schon schöne Tassen, also für mich. Ich habe nur schöne Tassen, hallo? Ja, genau. Also für mich eine schöne Tasse. Also, wenn es keine hässlichere Tasse als meine gibt, dann kaufst du mir eine neue Tasse. Eine schöne. Ich? Das ist Wieso gut. muss ich denn deinen Fail ausbaden, hallo? Dann machst du da Tipp-Ex drauf oder einen Aufkleber. Okay, dann gehen wir irgendwann zusammen einkaufen und, so geil, du, ne? und du suchst mir eine Tasse immer. Aus, Fest die ich mir dann kaufe. Immer mir jedes Mal, Geschenke. Wenn ich... Was? Ich hab doch gerade was gesagt. Versuchst mir denn immer irgendwelche Geschenke aus den Rippen zu leiern? Nein, hast du mir gerade zugehört? Ich hab gesagt, wir gehen dann zusammen einkaufen, du suchst mir eine schöne Tasse aus, die ich dann kaufe und jedes Mal, wenn wir dann einen Abschaltimpuls machen und ich irgendwas, ein Heißgetränk trinke, trinke ich den aus dieser Tasse, die Abschaltimpuls-Tasse. Ja. Okay? Shoppen! Deal? Shoppen, ja. Ja, Deal, immer, klar, wenn es um Einkaufen geht. Wenn es um Shoppen geht, immer Deal, okay. Ja. Ja, dann machen wir das. Und wenn... Wenn man Fesras Frau sagt, die sagte mal, Fesra geht gar nicht gerne zum Einkaufen. Ich finde das nicht. Nein, ich gehe gerne shoppen. Nur meine Frau nicht. Ach so. Okay. Ich war gestern mit meiner Frau, war ich shoppen, war ich einkaufen und habe drei Sachen für mich gefunden. Ich wollte eigentlich gar nichts haben. Egal. Was denn? Eine Weste, einen Pullover und einen Schal. Ich fahr gerade voll auf Schals ab. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, ne? Bin ich? Ja. Gefällt mir. Willst du? Alles gut. Ja. Was habe ich denn noch letztens wieder gekauft? Ach nee, Leute, ich warte ja nur auf, dass der Lüfter jetzt endlich mal kommt, damit der Rechner insgesamt da ist. Der Lüfter? Keine Wasserkühlung? Fehlt noch. Der Henner hat nicht unsere Platte getestet. Nicht? Jetzt schreibe ich dem Henner eine E-Mail. Test mal schnell, ob die auch gut ist. Der kennt die bestimmt. Sag mal was dazu, Henner. Ja. Henner, wenn du hörst, sag mal was zu Ellis Festplatte. Ja, Henner, selbst du willst das nicht ohne Trichter auf deinem Kopf, damit du weißt, welche Platte das ist, sagen können. Henna hört uns nicht, weil wir nicht über Command & Conquer reden. Ach so. Soll ich es einfach mal mit in die Dings reinschreiben? Die nee. Keywords? Heute über Command & Conquer? Vielleicht hört das. Nee, dann hört er das auch nicht. Nee. Brauche ich nicht. Nee. So, also ihr Lieben, Feedback. Plus eure Tassen hochladen, Fotos genau. von Tassen. Die hässlichsten bitte. Aus denen ihr trinkt. Nee, nicht die hässlichsten. Ich möchte einfach nur mal sehen, aus welchen Tassen die Leute trinken. Ja, aber das ist ja auch nicht die Standardtasse, aus der ich trinke. Das war jetzt mal, weil ich gesagt habe, ich will einen Glühwein. Meine Frau... Ja, was kann der Glühwein dafür? Noch der arme Glühwein. Der arme Glühwein. Das nächste Mal zeige ich dir eine schöne Tasse. Ja? Ja. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, suche ich mir eine Tasse aus und trinke aus... Ich trinke dann aus einer Tasse, die ich dir zumuten würde. Nee. Du wolltest sagen, die du auch schön findest. Ja, die ich schön finde und dir deswegen zumuten würde. Ja, da frage ich mich nur, wie kann man aus Tassen trinken, die man nicht mag? Aber das ist egal. Es ist, ja, gut, Elli, das ist ein generelles Problem. Das ist eine Tasse. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und einen Kaffee will, dann trinke ich das sogar aus einem Pappbecher. Das ist ja wieder was anderes. Nein, das ist nichts anderes. Das ist genau dasselbe. Doch. Ich sitze hier und nehme dir auf, meine Frau kommt rein und ist so lieb und bringt mir eine Tasse mit Glühwein. So. Und die bringt dir nicht deine Tasse? Oh, bei uns im Haushalt hat mein Mann seine Tassen? Ja, ich habe auch meine da Tassen, aber die, nichts drauf. Meine Frau wagt Plain, sich und der bringt mag mir das nicht mit irgendwas drauf und dann gibt es meine Tassen. Ja, aber warum soll meine Frau mir Glühwein in meiner Kaffeetasse bringen oder in meinen Kaffeetassen? Becher. Leute, wenn wir von Tassen reden, meinen wir sowieso die ganze Zeit Becher, ne? Nur mal so zur Info. Bin da nicht so ganz einfach, ihr Lieben, ihr hört das schon. Du bist einfach nur wortklauberisch. Nein, also Leute, das liegt einfach daran, aus bestimmten Bechern würde ich mich weigern zu trinken, das wüsste mein Mann, fertig, Punkt. Der würde mir sowas nicht bringen. Aber du bist ja lieb zu deiner Frau. Du sagst ja, bring mir so einen Becher, den ich nicht mag. Nein, ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Glühwein. Außerdem, die Frage stelle ich nicht. Nee, mache ich nicht. Das endet nur böse für mich, meine ich. Okay. So, also, wo sollen die denn feedbacken, die Leute? Jetzt sind die schon, haben schon das Foto von einem Becher in der Hand und wohin? Ja, in ins Forum. In den Thread, in der Mordtower Forum, mordtower.de/forum, in der Kreativecke, in der Medienecke, bei den Tonspuren. Da bitte hochladen, reinsetzen. Ich mach das dann mal vor. Wie gesagt, wenn die nächste Folge kommt, also wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird, das ist also am Samstag, genau, schmeiße ich direkt dann in Edition sozusagen, schmeiße ich noch das Bild von meiner Tasse drunter. Becher. Und Tasse. Das ist ein Becher. Nein, das ist kein Becher, das ist eine Tasse. Ein Becher ist was ohne Henkel. Aus Plastik. Nee. Doch. Geil. Okay, es ist ein Plastikbecher dann. Go on. Oder? Was? Oder? Oder? Sie schreiben was in der Interessengruppe. Oder was in der Interessengruppe. Finde ich übrigens ganz toll, dieses Hin und Her. Weil das ergänzt sich ja immer, das ist geil. Du musst sowohl die Interessengruppe lesen, als auch das Thema, weil du sonst voll den Anschluss verlierst. Finde ich geil. Ja, finde ich auch sehr schön. Ja. Obwohl die Interessengruppe noch ein bisschen informeller ist als das Thread. Also als wenn sie sich noch ein bisschen Mühe geben würden, so nach dem Motto, okay, wir haben ja noch mehr Moderatoren, da bemühen wir uns nochmal. Das finde ich sehr schön. Ja? Also die können auch mailen. Das fand ich übrigens sehr geil von dir, weil du ja so freundlich warst und hast ja die Ankündigung für den letztwöchigen Abschalten Impuls hast du ja im Wortwall gepostet. Fand ich geil mit dem Mail-to-Formular. Richtig toll. Ja, ne? Anklicken und tada! Schön. Traumhaft. Ich sehe doch sowas nutze. Du bist super. Ich habe dich auch zur Aufnahmeleiterin gemacht. Hast du mitgekriegt? Ja, ich fand das eher eine Degradierung. Wieso? Ich bin Chefin vom Dienst. Nee. Du hast mir die ganze Zeit erzählt, wir sind gleichberechtigt. Das war ja nicht, um einzulullen. Ach so. Und ich meine, nach der Gamescom ist es doch eh klar gewesen. Ja, da bist du du bist aber als Aufnahmeleiterin bist du ja mir sowieso gestellt. Ja, das auch. Ja, ich bin Produzent. Mir kannst du sowieso nichts. Das wollen wir mal festhalten, ja? Wenn du auf die Rolle gehst, dann bin ich aber der Star, der. Nein, ich habe nach Fisch zu stinken hier, Leute, wir müssen mal aufhören. Ich hab dir das. Ich hab, oh, oh, oh. Was jetzt? Ich wollte mich gerade selber loben über den grünen Klee und deswegen sage ich, es fängt jetzt an, nach Fisch zu stinken und da wollte ich jetzt aufhören. Nee. Nein, lob dich. Ich finde, du machst das alles ganz toll. Was? Ich finde, du machst das alles ganz toll. Dankeschön. Vor allen Dingen mein Becher. Genau. Den ich jetzt aber nicht dabei habe. Das ist schade. Nee, ich trinke heute nur Wasser. Ja, aber ich habe das schon mal gesagt. Das ist so ein Girly-Girl-Becher mit Rosen drauf. Ja, ich finde den ich schön. Ich mache auch ein Foto. Ich habe dir das aber schon gesagt, dass ich den auch schön finde. Ich würde nicht draus trinken, aber ich finde ihn schön. Ja, nee, das ist ja auch ein Mädchenbecher. Ja, zumal ich das für eine Teetasse halte. Also, zwei Sachen. Wir brauchen Trinkfotos, ne, von euren Trinkgefäßen, Lieblingstrinkgefäßen. Geil, ne, wie ich das wieder sprachlich hingekriegt habe. So, und Verschwörungstheorie. Was geht da? Haben wir irgendwas verpasst? Was ist eure Meinung? Also los. Genau. Und der mir die schönste Verschwörungstheorie schreibt, oder uns, besser gesagt, der uns die schönste Verschwörungstheorie schreibt, die zwei schönsten, die lesen Eddie und ich das nächste Mal vor. Was hältst du davon? Ja. Geil, oder? Das ist total super geil. Leute. Ach, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen, oder? Ja, genau. Ist das eigentlich, machen wir hier eigentlich, warte mal, wo kommt denn der? Der kommt jetzt am, Machen wir auch ein Weihnachtsspecial eigentlich? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch da nicht? Muss ich mich noch mal mit der Chefin vom Dienst besprechen, die ich ja in Persona bin. Ja. Wenn der Produzent dann die Mittel freigibt. Muss die Aufnahmeleitung noch mal mit der Chefin vom Dienst sprechen. Ja, aber denk dran, mit dem Produzenten zu konferieren, weil ich bin nur Tontechniker. Ich mache alles, was die Aufnahmeleiterin sagt. Aber wenn der Produzent die Mittel streicht, dann geht das. Ach, der Produzent die Mittel. Ja. Wenn der Produzent sich irgendwie meint, der müsste die Mittel streichen, dann könnte es einen Spin-off geben. Da würde ich aufpassen an Seite des Produzenten. Spin-off? Okay. Gut. Konferier doch mal. Vielleicht machen wir auch ein Weihnachtsspecial. Was machen wir da? Wir singen Weihnachtslieder. Was hältst du da davon? Garantiert nicht. Anderthalb Stunden. Last Christmas, I gave you. Nee, okay. Ich sag nur pur, mein Lieber. Du würdest doch jetzt. Hasselhoff. Was? Nö. Ich freue mich nur gerade über pur und David Hasselhoff an sich. Ja. Ja, klar. Ja? Sollen wir aufhören, Fesra? Wollen wir? Nee, wir müssen. Ja, bitte. Ich glaube, das ist. Ja, ihr Lieben, so. Euch noch einen schönen Abendtag oder was auch immer. Nacht, genau. Was ihr gerade so macht. Ob ihr wieder am Farmen seid, beim Grinderei. Ich hoffe, wir konnten euch etwas. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Grinderei. Fellow, mein Lieber, momentan gibt es jetzt nicht längere Abschaltimpulse, keine Zeit. Genau. Abfuhr. Aufnahmeleiterin hat sorry, gesprochen. Du musst dir die zwei der Produzent sagt, zweimal wir haben anhören. Kapazitäten, aber Aufnahmeleiterin sagt, nö. Hier, komm. Das machen wir nicht. Ja, ist nicht. Der Tontechniker sagt, okay, ich muss mich dran halten. Oh, hast du ganz raffiniert gemacht, mein Lieber. Ist so. Und der Produzent sagt, genau, ihr hört sowieso viel früher auf, weil wir können nicht so viel Geld ausgeben. Upsi. Nein. Weil der Tontechniker ist schweineteuer. Du hättest ich muss mit dem müssen. Neue Tassen kaufen. Noch nicht. Nur wenn keine hässlichere Tasse dabei ist. Leute, ich zähle auf euch. Irgendeine muss hässlicher sein als meine. Bitte. Ich will mir keine neuen Tassen kaufen. Aber obwohl, komm, eine neue geht. Auf keinen Fall, ey. Ihr müsst diesen Mann von dieser ihr müsst euch das mal vorstellen. Ein Schaf mit Herzen drauf. Ich lade doch ein Foto hoch. Alles gut. Ich mach's sogar als Expander, damit du es dir nicht angucken musst. Auf Flieder? Das geht gar nicht. gehört, ich mache es als Expander, damit du dir das Bild nicht angucken. Ja, ich habe es gehört. Macht nichts. Ich habe dir ja jetzt schon gesehen. Ich schaff das. Ich bin schon ein großes Mädchen. Hältst du es durch? Ja, klar. Muss ich dann? Hey. Ja, dann müssen wir uns nur noch einen Termin aussuchen. Da müssen wir uns nur noch einen Termin aussuchen, wann wir dann eine neue Tasse kaufen gehen. Wollen wir das vor Weihnachten? Nee, nach Weihnachten. Nee. Nächstes Jahr? Nee. Nächstes Jahr. Irgendwann nächstes Jahr. Ja. Muss mich aber dran erinnern. Du wohnst ziemlich weit weg. Ja, denk dran. Ja, ich weiß. Ich bin mittlerweile Bahnfahren gewohnt, alles gut. Ja, dann. Wir haben hier einen Toppi-Weihnachtsmarkt. Da hat es bestimmt auch Tassen. Toppi-Weihnachtsmarkt. So, Leute, jetzt ist Schluss hier. Das war so ages, also, ey. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Und, geht auf den Weihnachtsmarkt, ja. Trinkt viel Glühwein, dann postet eure hässlichen Tassen und alles klar. Viel Spaß. Wir schnacken nächstes Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.